Abermals wird es einzige und oberste Aufgabe des Deutschen sein und bleiben, was er hier in seiner ganzen furchtbaren Schamlosigkeit theoretisch begreifen lernen könnte, praktisch im Leben wiederzuerkennen, sofern er es vor seinen traumglotzkugeligen Augen erscheint. Das heißt, genauer genommen, nicht erscheint. Da dem Unseligen selbst heute, wo ihm Zions satanische Schlauheit durch dies wertvollste aller Bücher klar sein könnte, dies noch immer nicht zu lebendigem Besitz geworden ist. Denn seine angeborene Rechtschaffenheit und eine ganz merkwürdige Schüchternheit und Verzagtheit vor allem Eigentlichen des ungeheuren, allgegenwärtigen jüdischen Schwindels hindert ihn daran, diese heute schon praktizierten Kniffe wirklich zu erkennen, mag ihn auch der Rückgang aller deutschen Angelegenheiten noch so furchtbar darüber belehren, dass diese Angelegenheiten schon heute in den meisten Fällen vom Judentum verwaltet werden. Gerade im antisemitischen Lager aber ist Zion in einer Weise tätig, die der Deutsche nie begreifen kann, die, weil er sich nicht vorzustellen vermag, dass ein Gegner ganz und gar seine Sprache spricht, um so genugsam sein Vertrauen zu gewinnen, wodurch alle feindlichen Fäden in jenes Händen zusammenlaufen und der danach in der Lage ist, sie nach Gutdünken zu verwirren und zu verknoten oder aber im gegebenen Augenblick samt und sonders zu durchschneiden. Dies nicht nur theoretisch durchdenken zu können, sondern im lebendigen Einzelfalle entlarven zu lehren, ist nun unser einziges und höchstes Ziel. Könnte ein Bewohner eines anderen Planeten mit einem Schlage auf unsere Erde versetzt, in unser ganzes geistiges und politisches Leben den unbefangenen Einblick desjenigen gewinnen, der die alterbte und eingewurzelte Narrheit und den Irrsinn unseres öffentlichen Lebens mit der vollen Unbefangenheit eines ersten kritischen Blickes zu prüfen vermöchte, er würde wohl unsere Zustände etwa folgendermaßen zusammenfassen können.